Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Auf den Friedhöfen der Welt liegen viele Leute, die sich für unersetzlich hielten. Das ist mir eingefallen, als ich die Sendung vorbereitet habe, weil es wird eine Leichensendung werden. Ich will nicht sagen, dass es eine Leichenflatterei wird, aber wir werden uns über eine Sternleiche hermachen. Über die Überreste eines Sterns, der im Jahre 1667 explodiert ist. Das heißt, im Grunde genommen ist er vorher explodiert, aber die Informationsfront von seiner Explosion, die ist erst im Jahre 1667 bei der Erde angelangt. Und daraus kann man eine ganze Menge lernen. Und es geht in diesem Falle mal wieder um uns, das Material, aus dem wir sind. Wo kommen wir her? Nicht, wo gehen wir hin? Also Stichwort Leichen, das wollen wir jetzt nicht weiter besprechen. Aber wie sind wir eigentlich aufgebaut? Wo kommt das Material her? Es geht um einen Supernova-Überrest. Also wirklich um die Leiche eines Sterns. Und dieser Überrest heißt Cas-A. Die Sendung heute heißt, was ist Cas-A? Cassiopeia A ist die jüngste Supernova-Explosion in unserer Milchstraße. Und Cas-A ist das, was Sie jetzt sehen. Wir haben das doch im Anschnitt. Ne? Ah, da ist er ja schon. Wunderbar, das, was Sie da sehen, das ist eigentlich nicht das, was Sie sehen, denn es ist alles Röntgenstrahlung. Bei der Explosion eines Sterns entstehen sehr hohe Temperaturen und Sie können aber hier sich schon ein anschauliches Bild davon machen, was passiert, wenn ein Stern explodiert. Es rasen zwei Stoßfronten raus. Ja, Sie sehen diese äußere Hülle, eine innere Hülle, die sehr hell ist, und diese äußere Hülle mit den Fingern, ja, die langsam offenbar in das interstellare Medium eindringen. Das heißt, wir haben hier einen Supernova-Überrest vor uns, der mit einigen tausend Kilometern pro Sekunde ins interstellare Medium hinausrennt. Und wir sehen vor allen Dingen, dass innerhalb des Supernova-Überrests alle möglichen Strukturen auftreten. Und um die soll es uns heute gehen. Es geht darum, was passiert eigentlich in so einem Supernova-Überrest? Was für eine Physik ist da am Werk? Und was hat das eigentlich alles mit uns zu tun? Warum müssen wir uns für Supernova-Überreste interessieren? Nun, fangen wir mal damit an, was wir da alles gesehen haben. Da gab es also zwei Schalen in diesem Supernova-Überrest. Übrigens, der Überrest ist so 15 Lichtjahre groß. Die Distanz zu Cas-A sind 10.000 Lichtjahre. Und der Stern war ein 15-Sonnenmassen-Stern. Und das, was Sie da gesehen haben, weil ich gerade gesagt habe, Röntgenstrahlung, ist also ein Gas, was in der äußeren Hülle so 50 Millionen Grad heiß ist. Und diese innere Hülle mit diesen engen, mit diesen hellen Knubbeln innen drin, hat so 10 Millionen Grad. Und das, was Sie da gesehen haben, ist ja nur ein Schnappschuss. Man müsste länger hingucken. Also man müsste schon ein paar hundert Jahre hingucken, um das richtig zu sehen. Wir können es aber aus dem Licht, wir sind ja Lichtleser, wir Astronomen, wir holen uns ja, wir lesen ja aus dem elektromagnetischen Spektrum, lesen wir ja die Informationen, die uns das Universum gibt, daraus. Und wir Lichtleser, wir wissen es schon, wenn wir lange genug hingucken könnten, dann würden wir es auch direkt sehen, wie diese Fronten sich ausbreiten. Und die innere Front, diese hellere Front, die ist eben schneller als die äußere und die überholt die äußere. Und dabei wird die innere Front aufgeheizt. Also praktisch ein Überholmanöver von den Sternhüllen, die diese erste Stoßfront, die das interstellare Medium schon erreicht hat und sich da mit dem interstellaren Wasserstoff und Helium vermischt hat, die wird jetzt überholt von diesen Sternhüllen und die mit großer Geschwindigkeit herausrennen. Also wie bei jedem Überholmanöver wird also auch hier Energie ausgetauscht. Auf der Autobahn kennt man das ja, da ist ja die Energie desjenigen, der überholt wird, unter Umständen in dem kleinen Finger, die da zum Stern geführt wird, zur Stirn geführt wird. Aber lassen wir das. Kommen wir zurück zu Cas-A. Cassiopeia A ist eines der hellste Radioquelle am Himmel, also im Radiobereich. Was wir da sehen im Radiobereich ist nicht thermische Strahlung, die Strahlung von relativistischen Elektronen in Magnetfeldern. Und bei der Röntgenstrahlung sehen wir das heiße Gas, was bei der Sternexplosion losgeschickt worden ist, am Anfang mit viel, viel höheren Geschwindigkeiten ins interstellare Medium hinausrennt und inzwischen schon leicht abgebremst, aber langsam seine Bewegungsenergie im interstellaren Medium deponiert. Die Radiostrahlung erzählt uns etwas davon, dass irgendwo, da wo die Wechselwirkung dieser Front, die da von dem explodierten Stern ins interstellare Medium rausrast, dass da Teilchen beschleunigt werden. Elektronen, die werden auf sehr hohe Energien beschleunigt und der ursprüngliche Stern offenbar auch Magnetfelder mitgeschleppt hat. So entsteht die Synchrotronstrahlung. Die Röntgenstrahlung ist eine Sache, das ist einfach nur heiß geworden, weil es so wahnsinnig hohe Bewegungsenergien hat. Man kann die Bewegungsenergien ungefähr mit Temperaturen gleichsetzen, also die kinetische Energie, ein halb mal mv², die kann man ungefähr mit der Temperatur gleichsetzen aus der Bewegung, also aus der Geschwindigkeit, die man messen kann. Wie kann man die messen? Das wissen Sie als alter Alpha Centauri-Seher natürlich längst. Aus der Dopplerverschiebung. Ja klar, man sieht ja, wie die Spektrallinien, denn die sind ja in dem Gas drin. Ja, da kommen wir gleich drauf. Sind ja Spektrallinien drin. Von Sauerstoff, von Magnesium, von Silizium, von Schwefel, von Eisen. Alles, alles drin. Ja klar, darum geht es ja in dieser Sendung. Habe ich noch nicht gesagt? Kriegen wir gleich. Also die Spektrallinien dieser Elemente sind verschoben, wenn sie auf uns zukommen ins Blaue, wenn sie von uns wegfliegen ins Rote. Und aus der Verschiebung kann man ja die Geschwindigkeit feststellen. Mit diesen Dopplerverschiebungen kennen wir uns schon lange aus. Und so wissen wir, wie die dynamische Struktur dieses Supernova-Überrestes ist. Die Leiche ist sozusagen noch im Bewegungszustand. Ich will nicht sagen im Verwesungszustand, aber im Bewegungszustand. Also, wir haben es hier mit einem Überrest zu tun, im Sternbild Cassiopeia, deswegen heißt es Cas-A, ja, der genau das tut, was fast alle Supernova-Explosionen im interstellaren Medium unserer Milchstraße und wahrscheinlich, wir können es ja nicht direkt sehen, aber ich denke, es ist da in anderen Milchstraßen genauso, überall tun. Die mischen das Material, was in ihnen erbrütet worden ist. Sie wissen ja, jeder Stern ist ein Fusionsreaktor. In jedem Stern laufen diese Vorgänge ab. Wasserstoff zu Helium, Helium zu Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff, zu Neon, Silizium bis hin zum Eisen. Ja, da werden die Elemente bis zum Eisen erbrütet. Wenn der Stern dann explodiert, werden die schwereren Elemente erbrütet. Ja, denken Sie immer dran, das Gold in Ihren Plomben, ja, das kommt von einer solchen Supernova-Explosion. Wir bestehen zu 92% aus Sternenstaub. Wie konnte das sein? Wie können wir hier überhaupt sein? Wie können diese ganzen Kohlenstoffeinheiten, die hier hinter der Kamera arbeiten, die Kohlenstoffeinheit Lesch, die hier steht, wie können sie Kohlenstoffeinheit überhaupt existieren? Weil es solche Sterne wie Cas A gibt. Die transportieren nämlich über diese Explosionen alle Elemente, die sie erbrüten, ins interstellare Medium zurück. Es gibt einen gigantischen Materiekreislauf. Und dieser gigantische Materiekreislauf, der funktioniert unter anderem deshalb so gut, weil, wie Sie in dem Bild von Cas A gesehen haben, sich solche Klumpen bilden. Also Gasverdichtungen. Finger, die aus der Explosionsfront heraus zeigen. Und diese Finger haben natürlich etwas damit zu tun, dass das Medium, in dem diese, jetzt muss ich vorsichtig sein, dass das nicht falsch klingt, in dem diese Bombe, das ist ja eine Bombe, also so eine stellare Bombe, in dem diese Bombe explodiert ist, dieses Medium ist nicht homogen. Das heißt, an manchen Stellen ist die Dichte kleiner oder der Druck ist kleiner. Und so kann das Material, was in den explodierenden Hüllen, in den sich ausbreitenden Hüllen drin ist, mal stärker oder mal weniger stark ins interstellare Medium eindringen. Dadurch bilden sich gewissermaßen Transporttunnel, in denen das Material schneller ins interstellare Medium dringen kann als an einer anderen Stelle. Was noch dazu kommt, ist, dass das Ganze häufig von einem Magnetfeld umgeben ist, sodass die Ausbreitung dieser Teilchen nicht beliebig schnell ist, sondern häufig wirklich ganz genau wie eine Spritze ins interstellare Medium hinein injiziert wird. Da nun die Sterne, so ein Stern wie der Vorläufer für diesen Supernova, 15 Sonnenmassen, diese Sterne haben ja eine sehr geringe Lebensdauer. Die werden also 10 Millionen Jahre alt, so größenordnungsmäßig. Das heißt, innerhalb ihres Lebens sind die Sterne noch nicht weit, diese großen Sterne, die großen, also die schweren Sterne, das sind ja die großen Sterne, die schweren Sterne haben eine geringe Lebensdauer. Das heißt, sie sind während ihrer Lebenszeit noch nicht sehr weit von dem Punkt weg, haben sich noch nicht wegbewegt von dem Punkt, wo sie entstanden sind. Also von der Gaswolke, in der sie entstanden sind. Und das führt häufig dazu, dass eine Supernova-Explosion nicht irgendwo stattfindet, sondern an Plätzen, wo noch sehr viel molekulares Gas da ist. Gas, aus dem jetzt kein Stern geworden ist, weil die Wolke zum Beispiel durch die sich formenden Sterne in der Nähe ionisiert worden ist, das dann wäre es natürlich nicht molekular, aber dann wieder abgekühlt ist, oder Wolken, die einfach weggeblasen worden sind. Und wenn dann so eine Supernova explodiert, mit ihrer heißen Fracht, mit ihrer Elementfracht und damit ein paar tausend Kilometern pro Sekunde ja, gegen so eine Gaswolke anläuft, dann wird diese Gaswolke komprimiert. Kompression bedeutet höhere Dichte. Höhere Dichte bedeutet, das Gas kann schneller abstrahlen, wird dadurch kälter. Wenn die Gaswolke kälter wird, dann bedeutet es, der Druck in der Gaswolke wird kleiner. Das heißt, die Schwerkraft der Gaswolke kann irgendwann mal gewinnen und dann kann die Wolke praktisch unter dem Einfluss einer Sternexplosion zur Sternentstehung gebracht werden, indem sie unter ihrem eigenen Gewicht zusammenfällt. Man spricht dann von sogenannter Supernova-induzierten Sternentstehung. Also eine Supernova kann eine Gaswolke dazu bringen, nicht nur zu kollabieren, sondern, das haben Sie jetzt wieder verdrängt. Sie haben nämlich verdrängt, dass ja diese Supernova auch noch schweres Material in die Gaswolke, also schwere Elemente, in die Gaswolke hineinspritzt. richtig hineinschießt. Das konnte man ja, kann man an diesen Fingern in der Röntgenstrahlung von Cas A ziemlich gut sehen. Das heißt, wir haben einen Materiekreislauf einerseits, die Materie wird ständig angereichert mit schweren Elementen, aber wir haben noch dazu eine dynamische Kopplung von kaltem Gas, nämlich diesen Gaswolken, die unter ihrem eigenen Gewicht eigentlich fast schon zusammengefallen wären, und diesen enormen dynamischen Bewegungen von Sternen, die gerade explodiert sind. Das ist so die Geschichte, die man aus dem Licht dieser Sterne und der Gaswolken ablesen kann. Wir sind also in der Lage, in der Astrophysik aufgrund unserer Analysen herauszufinden, wie Dinge miteinander zusammenhängen. Nicht nur einfach einen Schnappschuss zu machen, aha, da ist ein Stern explodiert, aha, da ist eine Gaswolke. Und gerade im Fall von Cas A muss es wohl so gewesen sein, dass im Jahr 1667 eine ordentliche Supernova in einem Abstand von 10.000 Lichtjahren hätte eigentlich am Tageshimmel gesehen werden sollen. Hätte man eigentlich, müsste irgendwelche Chroniken geben, sah man aber nicht. Und heute ist man sich ziemlich sicher, dass die Explosion von Cas A in einer sehr dichten Umgebung stattgefunden hat, sodass am Anfang, als der Stern, als die Supernova sehr hell war, ja, wahrscheinlich Staub die Emission dieses explodierten Sterns verdeckt hat. Und so ist die Supernova vom Jahre 1667 eben nicht in die Annalen eingegangen als etwas wie zum Beispiel der Krabbennebel, also der Krabbennebel im Jahr 1054, 4. Juli 1054. Das war ja eine Supernova-Explosion, die 25 Tage am Tageshimmel lang zu sehen war als zweiter Gasstern. Ja, das ist von Cas A nicht bekannt. Aber auf diese Art und Weise wird einem verständlich, wie die Zusammenhänge sein müssen. Also sozusagen aus der Nichtanwesenheit von Licht muss etwas da sein, was absorbiert hat. Was kann Licht absorbieren? Also vor allen Dingen sichtbares Licht. Da gibt es Staub. Staub ist kalt. Kaltes Material gehört zu einer Molekülwolke. Und möglicherweise wird damit auch, ich hoffe Ihnen zumindest klar, wie die Zusammenhänge sind, wenn es darum geht, diesen Materiekreislauf in einen dynamischen Kreislauf umzusetzen. Denn ursprünglich sind die Galaxien ja nichts anderes gewesen als eine große Menge Gas. Diese Gasmengen, die haben halt hier mal geklumpt und da mal geklumpt und dort mal geklumpt. Die haben sich gedreht, wenn es sich um Spiralgalaxien gehandelt hat. Ja, da sind halt die Sterne entstanden und das war's. Die Sterne haben halt den Gasinhalt, der die Galaxie hatte, konsumiert und sie haben den systematisch verbraucht und verbraucht und verbraucht. Aber gerade in Spiralgalaxien passiert eben noch etwas anderes. Nämlich die ganz langsame Transformation von ursprünglichem Gas, also Wasserstoff und Helium, in schwere Elemente. Und so konnte es geschehen, dass zumindest in unserer Galaxie vor 4,5 Milliarden Jahren eine Supernova-Explosion, ein Stern, der ungefähr 20 Sonnenmassen gehabt hat vermutlich, durch seine Elemente in einer Gaswolke die Entwicklung eines Systems angetrieben hat, induziert hat, die Hebamme gespielt hat, für die Entwicklung unseres Sonnensystems. Ja? Unsere Atome haben sich schon mal irgendwo gesehen. Die meisten schweren Elemente in unserem Sonnensystem stammen von diesem einen Stern. So, jetzt haben wir über so viel Altmaterial gesprochen, dass ich jetzt eigentlich nur noch sagen kann, Antiquitäten, das ist so ziemlich das einzige Feld, wo das Gestern noch eine Zukunft hat.